ins liebe Auge siehst du mich auch selten an. Zürne nicht, dass diese Wonne mich mir nicht versagen kann. Zürne nicht, dass diese Wonne mich mir nicht versagen kann. Wieder sie so klar und weiter ist dein holdes Augenpaar. In den Tiefen hör ich klingen, wieder süß und wunderbar. In den Tiefen hör ich klingen, wieder süß und wunderbar. Ach, wie gern ich mich senken in den tiefen Grund hinab, wär ich mit so süß und lockend klingt er auf vom Perlengrab. Wo das Lied so süß und lockend klingt er auf vom Perlengrab. Und die hoch entzückte Seele auf Vers und dem Himmel zieht, der ihm süßen Widerscheine, der ihm lieben Auge glüht, der ihm süßen Widerscheine.